zu leben freudig sein, ist unsere Brust ein heller Sonnenschein. Mit Trost erfüllt auf seinen Heiland schauen und in sich selbst ein Himmelreich erbauen, ist wahrer Christen eigen. Ein himmlisch Labsal habe, so sucht mein Geist hier seine Lust und Ruh. Mein Heiland ruft mir kräftig zu, mein Grab und Sterben bringt euch Leben, mein Auferstehen ist euer Trost. Zwar ein Opfer geben, mein Heiland, doch wie klein, wie wenig, wie sogar geringe, wird es vor dir, o großer Sieger, sein, wenn ich vor dich ein Sieg und Danklied bringe. Auge sieht den Heiland Ach Gott, der du dich